Am 14. August fand auf dem Erziehungsplatz vor dem Denkmal des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg ein nationaler Kongress der Vereinigten Organisationen der koreanischen Kinderorganisation statt, auf dem der Entschluss zur Vereitelung der unsinnigen Atomkriegshetze der USA bekundet wurde. Daran nahmen Choryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender der ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes sowie die Mitglieder der koreanischen Kinderorganisation teil. Nach einem Referat des ersten Sekretärs des Zentralvorstandes des Jugendverbandes Jun Yong-nam gab es weiter Ansprachen. Der Referent und die Redner hoben hervor, dass die Fabrizierung der Sanktionsresolution der UNO durch die USA und ihre Anhänger das brutalste Verbrechen sei, das es zum Zweck habe, den blauen Himmel des Vaterlandes zu betrüben, die sozialistische Gesellschaftsordnung als Lebensraum der Kinder zu beseitigen und die koreanischen Schulkinder um das Glück und das Recht auf Lernen zu bringen. Falls der US-Imperialismus einen Krieg in Korea entfesseln werde, so würden sich die koreanischen Kinder mit den Waffen in den Händen zu heiligen Vergeltungskampf erheben und so den Aggressoren zeigen, wie stark die wahren Söhne und Töchter und jungen Revolutionäre des sozialistischen Koreas seien.